Lernst du gut? Mama sagt, ich bin zwar gescheit, aber etwas unordentlich und unaufmerksam. Sie sagt oft, Junge, was soll bloß aus dir werden? Und was willst du werden? Ich hab mich noch nicht entschieden. Da kommt schon Papa.